Boah, kacke, Mann, da passt die Lautstärke irgendwie nicht, ey. Wie immer, hey, diese scheiß Boxen immer, hey, egal. Wow, was Dani, geht, ey, Alter? Servus, ich hab grad Mittagspause. Echt? Dann lass mir einen Track machen, oder? Ja, bist du gerade am Master? Ja, ich mach grad dieses Hope Master Track fertig, Alter. Der Track ist cool geworden, aber. Ja, es ist jetzt halt, sagen wir, 11:45 ungefähr. Und ich hab halt bis 1:30 jetzt Zeit. Alter. 1,5 Stunden, das reicht locker für den Track, Alter. Wenn ja, ich sogar 2 her. Dann machen wir jetzt oder nie, oder was? Jetzt oder nie wäre eine gute Idee. Machen wir jetzt oder nie, oder lass es gleich lass bleiben. Lass es gleich, ja, komm, Alter. Lass mal den, mach auch mal den Beat rein, Alter. Ja, Mann.